Bomben und Kanonen und auf einer Stadtbund von totaler Perfektion. Ich frag mich, was bringt ihr schon? Denn was macht ihr für mich? Was macht ihr für mich? Was macht ihr für mich? Nichts! Raketen und Kasernen, ich soll euch das zu lernen. Ihr macht den neuen Krieg, ich soll sterben für den Sieg. Und was macht ihr denn für mich? Was macht ihr für mich? Was macht ihr für mich? Nichts! Was ist mit den Hoffnungslosen, die den Skrillers rumrubbern? Was ist mit den Millionen, die in aller Welt verhungern? Was macht ihr für die? Was macht ihr für die? Was macht ihr für die? Nichts! Ihr wollt Bomben und Kanonen, wollt auf einer Stern wohnen, wollt totale Perfektion. Ich mach mich, was bringt mir schon, denn was macht ihr für mich? Was macht ihr für mich? Was macht ihr für mich? Nichts! Was ist mit den Ordnungslosen, die den Skillers umrühren? Was ist mit den Millionen, die in aller Welt verhungern? Was macht ihr für die? Was macht ihr für die? Was macht ihr für die? Nee!